Deutschlandfunk. Kommentar. Zur Eröffnung der Spielemesse Gamescom hat die Branche deutlich gemacht, auch dieses Jahr erwartet man einen deutlichen Zuwachs. Der Oberbürgermeister von Köln sagte in seiner Eröffnungsrede, die Videospielebranche sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ein Grund zum Aufschrei, gar zur Sorge? Nein, kommentiert Manfred Kläuber. Keine Angst, dies wird kein Kommentar über die verfluchten Ballerspiele und ihre schädliche Wirkung auf heranwachsende junge Männer. Was natürlich nicht heißt, dass diese grauenhaften Gewaltorgien in einigen Ego-Shooter-Games nicht einfach nur ätzend und widerlich wären. Doch man kann eine Branche oder ein Mediengenre, wie es Computerspiele nun einmal sind, nicht allein aufgrund ihrer schlimmsten Auswüchse beurteilen. Niemand würde auf die Idee kommen, zum Beispiel den Film an sich wegen Natural Born Killers besonders brutal oder Pulp Fiction besonders blutig zu verteufeln. Also hilft es auch nicht, Computerspiele per se abzulehnen, weil es Call of Duty oder Age of Conan gibt. Wenn ab heute wieder rund 300.000 meist jugendliche Besucher zur Gamescom in Köln strömen, um die neuesten Konsolen und Handyspiele zu testen, dann ist klar, Computerspiele sind eine extrem beliebte Form des Medienkonsums und ein immer größer werdender Teil der Unterhaltungsindustrie. Und es gibt jede Menge schöne, lustige und lehrreiche, kurz positive Computerspiele. Das wegzudiskutieren ist abwegig. Spielen, das gehört zur Natur des Menschen und alles um uns herum wird digitalisiert. Wen wundert es also, dass auch Spielen digitalisiert wird? Wer sich Jugendliche und ihren Umgang mit dem PC, ihren Einstieg ins Internet und ihren persönlichen Zugang zu neuen Technologien einmal genauer ansieht, der wird begeistert und auch ein bisschen neidisch sein von der spielerischen Leichtigkeit, mit der sie die Anforderungen des digitalen Wandels meistern. Denn viele Kompetenzen fliegen durch Computerspielen regelrecht zu. Und auch Erwachsene, die sich das eine oder andere Gelegenheitsspielchen, ein Casual Game, aufs Handy laden, die merken ganz schnell, wie sehr einen so ein Spiel öffnen kann für Neues und für Unbekanntes. Im Computerspiel steckt also ein enormes Potenzial, Wissen, Begabung und Bewusstsein zu fördern. Diese positive Seite des Computerspiels gilt es zu fördern und deshalb muss sich die etablierte Kulturpolitik mit dem Phänomen auch auseinandersetzen. Doch nicht so, wie es etliche Lobbyisten der Branche gerne hätten. Schnell wird von ihnen die staatliche Filmförderung als Vorbild genannt. Doch der Computerspielebranche geht es wirklich gut. Fast 3 Milliarden Euro Umsatz waren es letztes Jahr und das Geschäft wächst zweistellig. Da sind pauschale Subventionen und Standortprämien, getarnt als Kulturförderung, einfach rausgeschmissenes Geld. Gut angelegt aber wären Fördergelder, die aus der Unterhaltungsware Computerspiel tatsächlich Kulturgut machen. Erst wenn Computerspiele das leisten, was gute Filme, gute Bücher und gute Kunst leisten, dann sind sie der Förderung wert, nämlich die kritische Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität.